Schmerzen wieder ein Muster kommt, und dann ganz lauer auf in der Feder. Ganz lauer Bänder. Und dann die Waschmaschine kommt ein kleiner rein. Der Kopf ist nicht mein Vater. Und dann seht ihr, ich sehe die Hinterkopf nicht mehr. Genau. Zwei von ihr. Von mir. Kopf ist nicht mehr. Ich habe 24 Euro.